Die Zwölf des Kreises murmelten eine Verwünschung. Der Doktor fühlte, wie die Hand des Italieners sich krampfhaft und fest um seinen Arm presste. Schweige und höre. Brüder, sagte die Stimme des Leviten, es ist Zeit, dass wir nach der Satzung unseres Stifters, ein jeder nach den Erfahrungen der 100 Jahre, die Wege sagen, auf welche Israel zu leiten ist, damit es zu seinem Ziele komme. Wir, die Wissenden, sind die Führer, welche die Menge, die blind ist, leiten. Wir sind die Baumeister, welche die Totensteine des Turmes zusammensetzen, dass er aufrage in den Himmel. Der Turm von Babylon war zerschmettert von der Hand dessen, den ich nicht nennen darf, sagte der Stammlose. Unser Bau steht auf dem Grund der Verheißung, die Abraham ward. Beginne denn dein Wort, Stamm Ruben, wie gewinnt Israel die Macht und die Herrschaft über alle Völker der Erde, die ihm gebührt? Eine helle, scharfe Stimme, die etwas Schneidendes hatte, sprach Folgendes. Alle Fürsten und Länder Europas sind heute verschuldet. Die Börse regelt diese Schulden. Solche Geschäfte macht man aber nur mit mobilem Kapital. Deshalb muss alles mobile Kapital in den Händen Israels sein. Ein guter Anfang dazu ist, wie wir eben gehört, schon gemacht. Indem wir die Börse beherrschen, beherrschen wir das Vermögen der Staaten. Deshalb muss man den Regierungen das Schuldenmachen erleichtern, um immer mehr die Staaten in unsere Hand zu bekommen. Womöglich muss das Kapital sich dafür Institute des Staates, Eisenbahnen, Einkünfte, Bergwerke, gerechtsame Domänen verpfänden lassen. Weiter ist die Börse das Mittel, das Vermögen und die Ersparnisse der kleinen Leute in die Hände der Kapitalisten zu bringen, indem man jene zum Börsenspiel verleitet. Die Zeitkäufe in Papieren sind eine glückliche Erfindung unseres Volkes, und wenn auch die Börsenleute sich betrügen untereinander, wird doch zuletzt immer zahlen die Zeche der Unzünftige. Die Stimme, die man gewiss oft an der großen Börse von Paris hörte, schwieg. »Sind die Senekim mit der Meinung unseres Bruders einverstanden?«, fragte der Levit. Ein beifälliges Gemurmel war die Antwort. »Der Stamm Simeon hat das Wort. Eine ernste Stimme, deren Klang und Worte von tiefem Nachdenken zeugten, drang zu den Ohren der Lauscher. Der Grundbesitz wird immer das eiserne und unverwüstliche Vermögen jedes Landes bleiben. Er verleiht an und für sich Macht, Ansehen und Einfluss. Der Grundbesitz muss also in die Hand Israels übergehen. Das ist leicht, wenn wir das mobile Kapital beherrschen. Das erste Streben Israels muss daher sein, die jetzigen Eigentümer aus dem Grundbesitz zu verdrängen. Vor allem uns gefährlich ist der große Grundbesitz. Man muss daher das Schuldenmachen des jungen Adels in den großen Städten erleichtern. Durch die Furcht vor Skandal ruinieren wir die aristokratischen Vermögen und schwächen die Bedeutung der Aristokratie. Der Grundbesitz muss mobilisiert werden, indem man ihn zur kulanten Ware macht. Je mehr wir auf die möglichste Teilung des Grundbesitzes wirken, desto leichter und billiger bekommen wir ihn in die Hände. Zu dem Zweck muss auf längere Zeit das Kapital den Hypotheken entzogen und deren Unsicherheit verbreitet werden. Unter dem Vorgeben, die ärmeren Klassen und die Arbeit erleichtern zu wollen, müssen in Staat und Kommune die Steuern und Lasten allein auf den Grundbesitz gelegt werden. Ist der Grund und Boden in unseren Händen, so muss die Mühe der christlichen Pächter und Arbeiter in zehnfachen Zins für uns bringen lassen. Der Stammlose lachte spöttisch. Der Rat ist gut, aber nicht neu. Fragt in Paris und Wien nach, wer bereits die Eigentümer der Häuser sind. Das Damno, meine Erfindung, ist ein vortreffliches Mittel, die Besitzer zu ruinieren. Wiederum folgte das beifällige Gemurmel der Versammlung. Stamm Juda, die Reihe ist an dir. Die Stimme, die sich erhob, hatte einen überredenden, angreifenden Ton, der nach Ellen und Talern klang. Der Handwerker stand, jene Israel im Wege stehende Kraft des Bürgertums, wie der Grundbesitz die Kraft des Adels ist, muss ruiniert werden. Der Handwerker darf nichts anderes als Arbeiter sein. Das beste Mittel dazu ist die unbedingte Gewerbefreiheit. Der Fabrikant trete an die Stelle des Meisters. Da er nicht selbst zu arbeiten, sondern nur zu spekulieren braucht, können sich die Kinder Israels in dieser Weise allen Zweigen der Arbeit zuwenden. Ihr Kapital und ihre Gewandtheit ersetzen die Befähigung. Mit der Verwandlung der Handwerker in unsere Fabrikarbeiter beherrschen wir zugleich die Massen zu politischen Zwecken. Wer diesem System widersteht, muss durch die Konkurrenz vernichtet werden. Das Publikum ist eine gedankenlose und undankbare Masse. Es wird den Handwerker in diesem Kampf im Stich lassen, wenn es beim Fabrikanten die Ware etwas billiger bekommen kann. Eine rasche Beistimmung des neuen Sanhedrin bewies, dass die Wahrheit dieses Rates längst begriffen und befolgt war. Die Reihe ist an mir, sagte der Levit. Ich rede im Namen des Stammes Aaron. Der natürliche Gegner Israels ist die christliche Kirche. Deshalb gilt es, sie zu untergraben. Ihre Spaltungen erleichtern dies. Wir müssen in ihr die Freigeisterei befördern, den Zweifel, den Unglauben, den Streit. Deshalb steht ein Krieg in der Presse gegen das christliche Priestertum und Verdächtigung und Verspottung desselben. Ein Hauptpfeiler der Kirche ist die Schule. Auf die Erziehung der christlichen Jugend müssen wir also Einfluss gewinnen. Deshalb zunächst Trennung der Schule von der Kirche. Unter der Firma des Fortschritts und der Gleichberechtigung aller Religionen Verwandlung der christlichen Schulen in konfessionslose. Dann können Israeliten Lehrer an allen Schulen werden, die christliche Erziehung wird auf das Haus beschränkt und da die Masse keine Zeit dazu hat, die Religiosität der höheren Stände erschüttert ist, wird sie bald ganz aufhören. Agitation für die Aufhebung des eigenen Besitzes der Kirchen und Schulen, Übergang des Kirchen- und Schulvermögens in den Besitz des Staates, also früher oder später in die Hand Israels. Das zustimmende Gemurmel begleitete die Worte des Redners, keine Stimme erhob sich dagegen. Dann fuhr dieser fort, der Segen des Stammes Issachar hat das Wort. Es war eine zitternde Stimme eines Greises, die also sprach.